Bergen oder Stehen, bin hilflos und ohne Gegenwehr. So schwach, die Erinnerung an mich wird ausgelöscht. Zuletzt habe nun meine Feinde Leben, werd ich zur Rache mich erheben.